Der Führer, dessen Leben Tag und Nacht in ununterbrochener Arbeit und Sorge dem Schicksalskampf der deutschen Nation geweiht ist, besucht einen Divisionsgefechtsstand im Osten. Dem Führer werden die Offiziere des Stabes vorgestellt. Auch bei den Männern hat es sich schnell herumgesprochen. Der Führer ist da. Die freudige Begrüßung der Soldaten ist wie ein treuer Gelöbnis aller Kämpfenden an den Mann, der Deutschland und Europas Schicksal in den Händen hält und meint.